herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Videos. Wochensicht, diesmal die Woche 5, 2013. Woche war äußerst spannend, ja. Viele einzelne Punkte hier stehen auf meiner Liste heute. Und dennoch werde ich sie bestimmt nicht, werde ich bestimmt allzu lange auf den Einzelnen herumreiten, weil es ist leider mal wieder, sind Themen dabei, die es auch schon uns die letzten Wochen beschäftigt haben. Ja. Also ich komme leider nicht drum rum. Ich möchte jede Woche nehme ich mal vor, zum Beispiel nichts über die GEMA zu sagen. Ja. Und dann sehe ich natürlich immer wieder Schlagzeilen, die sogar in die normalen Nachrichtenredaktionen schaffen. Ja. Und da bleibt mir einfach nichts anderes übrig, als da was dazu zu sagen. Die Woche hat mich besonders deprimiert. Ja. Über 60% der Top 1000 YouTube-Videos sind in Deutschland gesperrt. Das habt ihr richtig gehört. Über 60% der Videos sind in Deutschland gesperrt. Der Top 1000. Und das sind solche Staaten dabei, wie zum Beispiel Afghanistan, in denen sind 4,4% der Videos gesperrt. Ja. In Österreich 1,1%. Ja. In der USA 0,9% der Videos gesperrt. Im Südsudan immerhin 15,3% der Videos. Und jetzt nochmal, in Deutschland zurzeit 61,5%. Ja. So eine Echtzeitauflistung gibt's hier auf der Seite apps.opendatacity.de/gema-versus-youtube. Also ich habe das natürlich verlinkt, braucht ihr jetzt alles zu merken. Und da könnt ihr sehen, ja, dass das schon Ausmaße angenommen hat, wo ich sage, der Grund ist eigentlich vollkommen irrelevant. Es kann nicht sein, dass in Anführungszeichen freien Land, ja, 61,5% der verfügbaren Videos gesperrt sind. Warum auch immer, das interessiert mich überhaupt nicht. Ja. Egal, ob da tatsächlich Copyright verletzt wird, ob da tatsächlich hier GEMA-Gebühren anfallen würde und sich die GEMA eben nicht einigen will oder kann oder was auch immer mit YouTube. Ja. Das interessiert mich alles nicht. Fakt ist, hier muss die Politik einschreiten. Ja. Normalerweise halte ich ein Einschreiten von der Politik für generell für sinnlos, aber hier frage ich mich, wie lange die Politik noch bei der GEMA wegschauen will. Ja. Hier muss was gemacht werden. Notfalls muss doch hier die Regierung eine Möglichkeit haben, einzugreifen, um diesen beschämenden Zustand in Deutschland zu ändern. Wie ich auch früher schon gesagt habe, das meistgesehenste Video auf YouTube, dieses Gangnam Style, da kann man denken drüber, was man will, aber in Deutschland nicht ansehbar. Das muss man sich mal vorstellen, ja. Also, das ist nicht zu fassen. Und da fühlt man sich schlimmer als in Drittweltländern, ja. Und da muss man ganz ehrlich sagen, das geht so nicht mehr weiter. Hier ist jetzt die Politik mal gefragt, die muss auf den Tisch hauen, muss notfalls auch die GEMA zerschlagen, neu aufbauen, da offenbar dieses Modell GEMA nicht mehr funktioniert in Deutschland für moderne Filme und Audio- und Videoaufnahmen. Ja, funktioniert nicht mehr. In anderen Ländern haben sich die Verwertungsgesellschaften einigermaßen geeinigt, ja, und da muss man sagen, wenn die GEMA das nicht erkennt, die Zeichen der Zeit, dann bleibt nichts anderes übrig, als die GEMA abzuschaffen und durch eine andere Organisation oder ein anderes Modell zu ersetzen, ja. Wie grotesk die Auswüchse da schon sind, ja, dieses Verhalten der GEMA, ja, die ja auch noch YouTube jetzt verklagt hat, weil die ja genau das behaupten, was auch tatsächlich offenbar der Fall ist, dass die GEMA eben sich nicht einigen kann mit YouTube, ja, diese Meldung, die bei den einzelnen Videos erscheint, die soll ja dann weggehen, weil die GEMA sich da verletzt fühlt, ja. Da kann ich nur sagen, da muss man eben vernünftige, faire Angebote machen mit Pauschalbeträgen, so wie es in anderen Ländern auch geht, und nicht vollkommen abgehobene, wahnwitzige Forderungen stellen, ja, weil da gibt es nämlich nichts. Ganz einfach, nichts gibt's da. Ja. Die GEMA kann das vielleicht mit den Kleinen machen, durch die GEMA-Vermutung, die Leute quasi erpressen und zwingen zu zahlen, egal ob sie wollen oder nicht, oder ob sie müssen oder nicht. Durch diese unglaubliche GEMA-Vermutung, die meiner Auffassung nach trotzdem gegen die Verfassung verstößt. Ich weiß, es wurde anders entschieden, aber trotzdem, da muss nochmal vielleicht auch eine Gesetzesänderung erfolgen. So große Firmen wie Google, die lassen sich halt nicht so einfach erpressen wie die Kleinen. Die sagen dann, okay, dann machen wir eben nichts fertig. Und Resultat ist, die Künstler verlieren aber Millionen Euro an Einnahmen, weil die GEMA sich nicht bereit ist, für einen fairen Preis diese Lizenzen zu vergeben, wie in anderen Ländern. Und was, wie gesagt, was für groteske Ausmaße das angenommen hat, das zeigt jetzt hier eine neue Entwicklung bei YouTube, die das Löschen von der Musik in Videos ermöglicht, ohne dass alle, also nicht alle Hintergrundgeräusche gelöscht werden. Das heißt, man kann zum Beispiel noch Leute eventuell sprechen hören, ja, oder zum Beispiel Autos fahren hören, obwohl die Musik größtenteils wegretuschiert ist. Ja. Das ist zum Beispiel dafür geeignet, wenn man jetzt zum Beispiel auf einer Veranstaltung ist und will dort irgendwas aufnehmen. Im Hintergrund läuft halt Musik, ja, und da muss man ja schon davor Angst haben, ja, dass dann eben hier das nicht drauf zu hören ist. Das hätten sich die Leute früher auch nicht denken lassen, dass sie mal aufpassen müssen, wenn sie jetzt ein Video von sich schon einem Kumpel oder so, ja, irgendwo einstellen wollen hier für die Freunde, als einsehbar ist, ja, und dann ist auch dann öffentlich halt irgendwie machen, damit auch die Freunde von denen das sehen können und so weiter, eben Leute sehen können. Ja. Das eigene private Video muss man da aufpassen, dass im Hintergrund nicht irgendeine Kloppe drauf ist, wo vielleicht GEMA geschützt ist. Das hat man sich früher auch nicht träumen lassen. Und ich denke, das zeigt auch ganz klar, dass hier eingegriffen werden muss, weil zum Beispiel private Videos, die scheinbar ohne Absicht erstellt wurden, jetzt ein Video oder beziehungsweise ein Musikstück, das GEMA geschützt ist, hier zu zeigen oder eben im Hintergrund laufen zu lassen, ja, dass da es halt ja, Ausnahmen geben muss, ja. Kann jetzt sein, dass dafür die GEMA irgendetwas verlangen darf. Es sind meine privaten Aufnahmen und es interessiert mich nicht, wenn die Band im Hintergrund spielt. Ja, die hätte ja nicht müssen spielen, ganz einfach. Wenn ich einen Film aufnehmen will, dann ist das mein gutes Recht. Ja, so sehe ich die Sache. Mag sein, dass ich da vielleicht ein bisschen suchen muss, um Leute zu finden, die da der gleichen Auffassung sind. Aber auf jeden Fall, so geht das nicht weiter mit der GEMA. Also die Politik muss da jetzt endlich mal einschreiten. Wir machen uns zum Lachplatz in der ganzen Welt. Ja. Und wir haben damit, ich sehe das als Form von einer, ich sag das mal, kapitalistischen Zensur. Also keine politische Zensur, eine kapitalistische Zensur sehe ich da, wenn so viele Videos bei uns nicht gezeigt werden können. Und das ist schon erbärmlich, ja, sehr erbärmlich. Hier aufgewacht sind jetzt wahrscheinlich auch die letzten wegen dem Leistungsschutzrecht, außer ein paar Verleger, die den Hals nicht voll kriegen können, ist eigentlich mittlerweile schon jeder gegen dieses Leistungsschutzrecht. Allerdings sieht es trotzdem so aus, als ob das durchgewunken werden kann. Ja. Auch hier sehr grotesk, wie das möglich ist, ja, wenn alle Fachleute mittlerweile schon oder fast alle Fachleute, die nicht für die Musik- und Filmindustrie arbeiten, also, Entschuldigung, für die Verlage, es geht ja hier um die Verlage, da muss ich schon sagen, ist es auch schon sehr komisch. Aber gut, egal. Auf jeden Fall, gab es jetzt wieder einige Leute, die eben das dann auch kritisiert haben. Und zu Recht finde ich, ich weiß nicht genau, wie sie sich das vorgestellt haben, aber hier der gegründete Bundesverband Deutsche Startups beispielsweise hat sich jetzt auch zu Wort gemeldet und haben hier gesagt, Regulierungen wie das Leistungsschutzrecht für Presseverleger bremsen Innovationen am Standort Deutschland, führen zu einem Wettbewerbsnachteil, insbesondere im internationalen Vergleich. Da haben die so lange dazu gebraucht? Entschuldigung, das habe ich, und ich bin kein Experte, das habe ich vor Monaten schon gesagt, ja. Wir schießen uns mit sowas wie einem Leistungsschutzrecht, schießen wir uns ins Abseits. Ja. Die Verleger, die mit ihren alten Konzepten, ja, tote Medien, krampfhaft am Leben erhalten wollen, ja. Die Leute, das sind die einzigen, die vielleicht am Anfang davon profitieren, aber das wird nach hinten losgehen. Sie werden sterben, auch mit Leistungsschutzrecht. Ganz einfach. Ja. Das wird nicht zu verhindern sein. Und da reicht es nicht, wenn zum Beispiel hier wieder die Westfälische Rundschau, ja, die hat es jetzt auch wieder erwischt, ja, die macht jetzt nur noch so Tickermeldungen. Ach, naja, also quasi von einer anderen Redaktionen, ja, schreibt quasi, ist nur so ein Geisterblatt. Die eigentliche Redaktion ist weg, aber naja, das viel davon merken wird man eh nicht, weil das sowieso nur vorher hauptsächlich Tickermeldungen abgedruckt werden, ja, DPA und was sind noch anders gemacht? Wo sind denn die Reporter, die vor Ort selbst recherchieren, ohne dass ein DPA-Ticker hier rauskommt, um zu sehen, was passiert ist. So, Leute, soll ich euch mal sagen, wenn ihr den Nachrichtenmedien, der Nachrichtenpresse harte Konkurrenz machen wollt, ganz einfach, holt euch ein DPA, eine DPA-Zulassung quasi, das kann jeder machen, ja, jeder kann so eine Verwertung bekommen und dann veröffentlicht einfach die DPA-Texte, ja, gibt die Quelle an und fertig. So. Und da habt ihr einen Newsblog. Ja? Und zwar eins, das genau dasselbe schreibt wie Dutzende andere Zeitungen auch. Ja? Viele kommerzielle Online-Angebote auch. Und ja, dass das niemand mehr vom Hocker reißt, das ist klar. Wo sind denn heutzutage die Journalisten, die Reporter, die vor Ort stehen? Und machen, das ist doch der sogenannte Qualitätsjournalismus. Den gibt's aber nicht mehr. Den gibt's gar nicht mehr. Das ist nur noch so ein Hirngespinst, Qualitätsjournalismus. Warum? Die sagen, Qualitätsjournalismus ist das, okay, ich habe vier Schreibfehler weniger als hier auf diesem Blog. Ja, und meine Grammatik ist auch besser, ja. Ah, das ist doch viel besser. Also, hier, das ist Qualitätsjournalismus und das andere ist nur Geschmiere. So. Und ja, hallo Aufwachen, für viele Leute sind viele Zeitungen, ob mit oder ohne Schreibfehler, schon seit Jahrzehnten Geschmiere und jetzt haben sie die Möglichkeit, das Geschmiere kostenlos zu bekommen, ja? Und dann wundern sich da welche, dass das nicht mehr klappt. Aber tja, das Zeitalter des Internets wird es halt nicht mehr ermöglichen, zu sagen, auch nicht das ein Leistungsschutzrecht, okay, dann gibt es eben nichts mehr kostenlos, dann müssen die Leute wieder unseren Schmierblatt kaufen. Nee, sorry, der Zug ist abgefahren, das wird nicht passieren, ja. Dann werden sich die Leute auf anderen Wegen übers Internet Informationen holen, denn zum Glück kann Deutschland noch nicht die ganze Welt unterjochen, ja, mit dem Leistungsschutzrecht und schon den Nachbarn dürfte das reichlich egal sein. Ja. Und ich sag mal, die unterschätzen auch ihre Macht, auch die von der Sprache her. Ja, selbst wenn hier Deutschland nicht weit verbreitet ist, ja, das heißt, man schon international gesehen, wenn man Deutsch lesen will, ziemlich begrenzt ist. Ja, Deutschland, Österreich, Schweiz, das ist eigentlich das schon gewesen. Ja. Und da könnte man dann denken, naja gut, da kann man ja das schön abkapseln, ja. Aber ich muss sagen, im Internetzeitalter ist es halt so, dass immer mehr Leute auch bereit sind, dann mal was Englisches zu lesen, ja. Und notfalls wird es dann eben so sein, dass sich findige Leute, die Situation nicht annehmen wollen, habe ich auch schon gemacht, dann Artikel vom Englischen ins Deutsche einfach übersetzen und in ihren Blogs oder Portalseiten veröffentlichen. Und das kann auch so einfach nicht verboten werden, weil man zitiert ja dann eben eine ausländische Quelle, die nicht unter das Leistungsschutzrecht fällt. Und dann eben ist das Ganze auch legal. Übrigens muss ich auch gleich dazu sagen, auch das wird und kann passieren mit dem Leistungsschutzrecht. Das Schlimme, also das ist dann auch weiter legal, dass man zum Beispiel Artikel einfach mit seinen eigenen Worten wiedergibt. Das kann noch nicht verboten werden, noch ist es das Land als einigermaßen frei einzustufen. Und wenn wir dann ein totalitäres Regime haben, die auch das verbieten wollen, dann müssen wir das wieder auf andere Art und Weise dann beenden, dieses Regime. Ja. Aber vorher wird es eben auch so sein, dass Blogs und so weiter eben mit ihren eigenen Worten Inhalte dann nachgeben können. Und hier dieses Leistungsschutzrecht ist das mal knallhart. Dann wird eben Artikel geschrieben ohne Angabe der Quelle, ohne Link zur Quelle. Ja, dann haben sie sich ins eigene Fleisch geschnitten und man tut den Artikel eben mit eigenen Worten, ja, sag ich mal, erzählen. Und dann war's das. Tschüss, ihr habt verloren. Ja, ihr macht euch nur lächerlich in der ganzen Welt mit dem Leistungsschutzrecht. Deutsche Verlage sind so schlecht, ja, dass sie sich schon mit dem Gesetzgeber hier den Rücken frei halten müssen, ja, weil sie es sonst nicht mehr schaffen, weil sie die ganze Zeit gepennt haben. Jetzt ist es zu spät und jetzt kommt's Gejammer. Tut mir leid, ihr habt euer Schicksal besiegelt. Das wird auch das Leistungsschutzrecht nicht ändern. Wo ich schon lange nicht mehr drüber gesprochen habe, ist über WikiLeaks und Julian Assange. Und Assange tut jetzt tatsächlich für den australischen Senat kandidieren. Das ist in mehrerer Hinsicht interessant. Zunächst mal, wenn er kandidiert als Politiker, genießt er auch einen gewissen Schutz. Ja. Das wäre zum Beispiel unvorstellbar, wenn tatsächlich, wenn, was allerdings nicht sehr wahrscheinlich ist, aber wenn seine Partei, die tatsächlich die WikiLeaks Party, hier ja, einen Sitz bekommen würde und er als Abgeordneter dann tatsächlich eine aktive politische Stelle hätte, dann wäre es natürlich undenkbar, dass er dann, wenn er aus der äquatorianischen Botschaft, Quatsch, was sage ich dann, aus der Botschaft von Ecuador, da also rausgehen würde und die englischen Behörden würden ihn verhaften, würden die natürlich direkt gegen diplomatisches Recht verstoßen. Das geht so nicht mehr dann. Das wäre also ein weltweiter Skandal und es könnte auch sogar ernsthafte politische Konsequenzen für Großbritannien dann haben. Deswegen würde das auch so nicht passieren. Die müssten ihn dann gehen lassen. Das zum einen, ja, und zum anderen ist es natürlich auch so, dass schon im Vorfeld hier er als politisch Aktiver, der jetzt sogar noch in einer Partei zur Wahl antritt, also im Prinzip, wenn man so will, die Opposition, wenn dem jetzt da auch nur ein Haar gekrümmt würde, ja, dreimal dürft ihr raten, was dann die ganzen Länder, die sowieso immer bei uns in der Presse unter Beschuss sind, mit von wegen, ja, die Opposition wird in die Ecke gedrängt, wird bedroht, ja, mit den Wahlen geht nicht alles so richtig zu und so. Ihr könnt euch vorstellen, was dann da los wäre. Also, es ist ein kluger Schachzug. Denn es bringt halt auch Vorteile, egal ob diese Partei irgendwelche Chancen hat. Wie gesagt, ich glaube das persönlich nicht, weil auch dem großen Bekanntheitsgrad jetzt von WikiLeaks und der normalen Bevölkerung weiß ich nicht, ob das so ein positives Bild insgesamt abgegeben hat, weil man halt immer nur negative Schlagzeilen hört. Negative Werbung ist zwar besser als gar keine Werbung, aber in dem Fall für eine politische Partei ist es vielleicht nicht ganz so optimal. Und deswegen denke ich nicht, dass es groß hier eine Chance hat im australischen Sender. Aber okay, was soll's, ja? Wir werden sehen. Ich werde es auf jeden Fall weiter verfolgen. Kluger Schachzug, wie gesagt, ist es auf allem, ist es allemal. Und es ist doch immer wieder interessant zu sehen, wie der Mann sich hier windet und dreht, ja, um da Auswege zu finden. Ja, kann man zu so stehen, wie man will, aber findig ist er schon. In Frankreich, ja, da darf man nicht mehr Hashtag sagen. Ich meine, man darf es schon, aber das gehört nicht mehr zum guten Ton. Der offizielle, das offizielle, ja, Ersatz, Synonym ist da, ich spreche es garantiert falsch aus, Mot-Dies oder sowas. Glaube ich, heißt das, ja. Also es das heißt Sharp Word, ja, Englisch. Und ja, das kommt daher, weil eben die Franzosen auf ihre Sprache relativ viel Wert legen. Also zunächst mal ist es so, dass das natürlich nicht von der Bevölkerung, selbst noch von der Regierung, da gibt es eine eigene Stelle dafür, zur Vermeidung von Anglizismen in der Sprache, eben das unter Kontrolle hält. Oder allgemein eben ausländische Ausdrücke eindämmt. Das ist eigentlich eine gute Idee und es steht auch im Interesse des französischen Volkes, die das nämlich nicht witzig finden, wenn die Sprache zu arg unterwandert wird mit anderen ausländischen Begriffen. Also ich meine, bei uns ist es ja schon, ja, sag ich mal, über die Schwelle, wo man da ernsthaft noch was dagegen machen kann. Mich hat das am Anfang, was heißt am Anfang, vor einigen Jahren hat es mich auch sehr, sehr geärgert und ich war auch Mitglied im Verein Deutscher Sprache. Und da ist es immer wieder passiert, dass ich da auch mal so richtige Flames losgelassen habe. Ja, das sieht ihr? Flames, ne? Ja, so richtig polemische Artikel gegen die Verwendung von Anglizismen geschrieben habe. Ne? Das habe ich eine Zeit lang gemacht und dann habe ich einfach aufgegeben. Das ist normalerweise gar nicht so meine Art, ne, aufgeben, aber ich sag's ehrlich, ich wüsste gar nicht mehr, wo ich anfangen soll. Es tut mir sehr leid, aber ich finde auch das immer noch sehr gut, was eben der Verein Deutscher Sprache macht, bei der auch übrigens zum Beispiel Dieter Hallervorden Mitglied ist, ja. Ich finde es auch gar nicht so witzig mit dieser Verdenglichung von allem Möglichen. Aber ich wüsste jetzt gar nicht mehr, wie man das überhaupt noch bekämpfen könnte. Also das ist einfach, man wird schon von der normalen Bevölkerung teilweise angeguckt, wenn man diese englischen Ausdrücke nicht mehr benutzt, stattdessen das in Deutsch sagt. Und wenn es mal so weit ist, ja, dann weiß ich nicht, inwiefern das auch noch sinnvoll, noch zur Verständigung her, noch sinnvoll ist, das weiterhin durchdrücken zu wollen. Ja, wenn ich etwas sagen will, dann sage ich das. Ja? Und Ziel ist es ja so, dass das Gegenüber möglichst schnell und unkompliziert das versteht. Wenn es jetzt aber nicht mehr möglich ist, mich mit deutschen Ausdrücken zu verständigen, weil das Gegenüber dann verwirrt ist, obwohl er der deutschen Sprache eigentlich mächtig sein sollte, dann bringt mir das ja nichts, ja, weil er mich nicht mehr richtig versteht. Einzige Folge, ich muss mich anpassen. Ja. Und das hat halt eben solche Ausmaße angenommen bei uns. In Frankreich hingegen ist dieses genau umgekehrt. Da hat es noch lange nicht diese Ausmaße angenommen und es wird auch immer wieder, wie gesagt, auch auf Bestreben der Bevölkerung diese Worte ersetzt. Ja? Nur wenige, das was man vielleicht bei uns als Geeks oder Computerfreaks oder sowas bezeichnen würde, nutzen vielleicht noch diese englischen Ausdrücke. Ein Computer ist, glaube ich, heißt in der Französischen l'ordinateur, ja. Und da heißt halt das so, ja. Und bei uns heißt das Computer. Ja. Bei uns könnte man vielleicht Rechenmaschine sagen, ich weiß nicht, keine Ahnung. Oder Zahlenverarbeitungsmaschine oder irgend sowas, ja. Könnte man abkürzen, könnte man auch ein schönes Kunstwort draus machen. Computer ist ja im Prinzip auch ein Kunstwort, wenn man so will. Ja. Aber wir sind anscheinend mit unserer eigenen Sprache nicht so kreativ, wie wir mit anderen Sprachen in der Verwendung sind. Ja. Zum Beispiel gedownloaded. Ja, warum sagt man nicht einfach heruntergeladen? Warum sagt man gedownloaded? Ja, aber wie gesagt, das ist, da kämpft man gegen Windmühlen, ja, und ich in der Rolle von Don Quixote, das kann ich mir beim besten Willen so nicht vorstellen. Also dann habe ich noch Marissa Meyer. Die hat es nämlich geschafft, hier schon mal Yahoo auf den rechten Weg zu bringen. Sie hat noch gar nicht so viel gemacht, aber allein schon ihre Präsenz und ihre Bekanntgabe von den Sparplänen, ja, hat dazu geführt, dass Yahoo also schon von den Zahlen wesentlich besser darstellt und sogar die erwarteten Einnahmen, ja, sogar übertrifft und jetzt mal sogar wieder in die Gewinnzone rutscht. Und das ist schon ziemlich stark. Ja. Das gab es schon seit vielen Jahren nicht mehr bei Yahoo. Und alleine eben, wie gesagt, durch die Anwesenheit von Marissa Mayer war eigentlich klar, hatte ich ja schon mal gesagt, weil jeder in der Branche weiß ja, dass Marissa Mayer da alle nötigen Fähigkeiten dazu besitzt, Yahoo wieder nach vorne zu bringen, erfolgreich zu machen. Ja. Auch wenn es noch lange Zeit dauern könnte. Und deswegen denke ich, ist das Vertrauen schon gerechtfertigt. So, jetzt komme ich mal wieder von Pontius zu Pilatus. Ja, also man hat hier ein neues SimCity vorgestellt. Ja. SimCity? Wer kennt SimCity nicht? Ich glaube, es gibt niemand, der SimCity nicht kennt. Aber dieses neue SimCity, was da vorgestellt wurde, in einer Closed Beta, seht ihr, in einer geschlossenen Beta-Fassung. Ich gib's auf, ich gib's einfach auf. Das hat eine atemberaubende Grafik, muss ich sagen. Also so richtig atemberaubend. Das sieht schon fast aus wie echt. Ja. Einzelne Autos, Rücklichter, alles sehr perfekt, super irre gemacht. Und tatsächlich hat jeder einzelne Sim in dieser Stadt sein eigenes Leben. Ja, simuliert komplett von Anfang bis zum Ende. Und ich muss sagen, das ist wirklich faszinierend. Also wenn die Grafik, das Spiel das hält, was die Grafik verspricht, dann muss ich sagen, dann wird es faszinierend und das wird schon seit langem dann der erste SimCity-Teil, den ich wieder benutzen werde, ja, weil es dann doch sehr, sehr reizvoll ist, auch wenn ich normalerweise kein so Grafikfetischist bin, aber in so einer virtuellen Stadt dann hier zu agieren, das ist eine faszinierende Sache, muss ich sagen. Faszinierend. Also ich habe den Artikel auch verlinkt, schaut euch das mal an. Die Bilder, die müssten euch umhauen, wenn ihr SimCity gewohnt seid, weil das ist wirklich fantastisch. Was für ein 3D-Shooter. Hoffentlich kann man das nicht machen dort. Obwohl, das wird doch ganz interessant. Ne? Mit so als so First-Person-Shooter und dann durch die Stadt laufen, ne? Durch die eigene. Uah. Nee, lieber nicht. Dann habe ich noch was gelesen die Woche, wie Google mit den Mails umgeht. Ja, und da fand ich faszinierend, dass hier unsere Presse das nicht etwas stärker mal berücksichtigt hat, weil es wird ja immer schön, wenn was Schlimmes von Google zu berichten ist, ja, dann wird es ja immer schön aufgebauscht. Dass aber Google einer der Firmen ist, die am ehesten noch sich weigern, zum Beispiel der Regierung Zugang zu Mails der Benutzer zu geben, das wird immer gerne verschwiegen. Das ist das, was ich aber auch schon, was eigentlich schon seit Jahren bekannt ist und Google da wirklich das auch umsetzt, ja, dass eben, wenn eine Anfrage kommt von der Regierung, die Zugriff haben wollen, dass Google da erstmal mal zurückfragt, ja, und alle Möglichkeiten ausschöpft, eben die Mail nicht herausgeben zu müssen. Ja, Zugriff auf die Daten geben zu müssen. Und das ist etwas, und jetzt haltet euch fest, was die meisten anderen Firmen gar nicht erst tun. Die widersprechen erst gar nicht. Die geben die Daten sofort bei der ersten Anfrage der Regierung raus und fertig. Ja, auch euer E-Mail-Provider könnte so einer sein, ja, der sofort einen schönen Hofknicks macht, ja, damit er sich gut stellt mit den Behörden und sofort die Zugriffe gewährt. Obwohl oft genug eben, wie Google das immer wieder feststellt, nicht die geeigneten Berechtigungen vorliegen, um an diese Daten zu kommen oder um diese Anfrage zu stellen. Und deswegen ist es eben so, dass Google recht viele Anfragen im Endeffekt dann gar nicht mehr machen muss, also diese Mails gar nicht mehr rausgeben muss, allein nochmal durch eine Rückfrage nach den entsprechenden legalen Mitteln, die hier genutzt wurden, um so eine Anfrage überhaupt stellen zu können. Ja. Und das sollte man, das kann man gar nicht hoch genug bewerten, wie ich finde. Gerade solche Firmen, die gleich einknicken, wenn die Regierung anfragt, ja, ist schlimm. Und dort sollte man eigentlich seine Daten überhaupt nicht lassen, überhaupt nicht nutzen, solche Firmen, ja, weil diese Firmen bieten dem Kunden keinerlei Sicherheit, wenn hier nicht die Daten gegenüber, gerade gegenüber Regierungen, ja, vehement verteidigt werden, bis alle legalen Möglichkeiten ausgeschöpft sind, wie zum Beispiel auch Twitter gemacht hat. Letztendlich hat zwar ist Twitter unterlegen, in den USA war das allerdings, mit der also gegen die Regierung, die ja angefragt haben wegen einem Occupy, ja, ich sag mal Organisator, ja. Da sollten bestimmte Tweets inklusive den Daten herausgegeben werden, und Twitter hat sich da wochenlang, monatelang geweigert, hat alle Möglichkeiten ausgeschöpft, hat es auch im gerichtlich prüfen lassen, leider unterliegen dann, und da mussten sie natürlich die Daten rausgeben. Aber das zeigt, dass auch Twitter hier sagen wir, den Schutz der Daten vor Zugriff ernst nimmt. Ja. Genau wie eben sich das jetzt auch bei Google gezeigt hat, dass die das sehr ernst nehmen. Und von den anderen Firmen, von denen man nicht viel hört, das kann ich eigentlich durchaus so sagen, da muss man davon ausgehen, dass die eben dann mit einem schönen, braven Knicks sofort die Daten rausgeben, wenn eine Anfrage kommt. Und das kann nicht sein. Ja, fast schon wieder am Ende. Hab noch was Lustiges gefunden. Ne? Grotesk auch, passt eigentlich zu den Meldungen heute, die waren auch teilweise sehr grotesk. Aber tja, im Land der unbegrenzten Möglichkeiten, genau gesagt nein, nicht im Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Ich glaube, das war nämlich in Kanada, oder? Nein, nein, Wichita. Da gab es nämlich jetzt ein kurioser Vorfall mit einer Maus. Oder soll ich sagen, mit einem Marihuana-Dieb? Genau. Ein und dasselbe. Die Polizei hat es hier offenbar wirklich ernst gemeint. Ja. Das ist auch kein April. Und die haben nämlich eine Maus, suchen eine Maus und haben auch eine Phantomzeichnung angefertigt, die beschuldigt wird, nämlich Marihuana gestohlen zu haben, das als Beweis aufbewahrt wurde, ja, bei der Polizei. Und es wurde tatsächlich so eine Zeichnung angefertigt, und ja, jetzt wird diese Maus gesucht. Ich muss schon sagen, als ich das gelesen habe, habe ich das wirklich, also ein paar Mal gelesen und habe darüber nachgedacht, ob das wirklich denn ernst ist oder so, ja, und traurigerweise hat es zumindest, wenn man eben dieser lokalen Newsstation Glauben schenken darf, ja, tatsächlich so stattgefunden. Die Bilder zeigen da jedenfalls das ist eigentlich deutlich, und ich fand das schon ziemlich heftig. Also ja, da weiß ich nicht genau, wie das in den USA ist, aber die Verschleuderung von Steuergeldern scheint kein rein deutsches Problem zu sein. Ja, arme Maus. Das war's wieder für diese Woche von der Rios Wohnsicht. Und wie immer, wenn ihr mich erreichen wollt oder mal Fragen, Kritiken oder vielleicht auch ein Anregen zum anderen Thema habt, dann könnt ihr mir das schicken unter Rios Wochensicht bei Google Plus. Einfach oben in der Suche Google, Quatsch, oben bei der Google Plus Suche Rios Wohnsicht eingeben. Oder ihr schreibt mir eine Mail, rio@thenetcasts.com. Und die Links und Informationen, das sind diesmal relativ viele und auch sehr interessante, die findet ihr unter wochensicht.thenetcasts.com. Und immer an die Mehrzahl denken, ja, thenetcasts.com mit S hinten, und wird auch mal Zeit wieder, das Intro und Outro, das absolut GEMA-frei ist. zu erwähnen. Das Ganze kommt nämlich von Pretonica. Der Track heißt Afterlife und er ist verfügbar auf Yamendo.com unter einer Creative Commons License by SA. Und damit sag ich, habt eine schöne Woche, bleibt gesund und ja, der Super Bowl ist gestern gegangen, ich bin noch ganz heiser, falls es euch nicht aufgefallen ist. Ja. Haltet die Ohren steif und vergießt ein paar Tränen vielleicht, wenn ihr 49ers-Fan seid, für die armen 49ers. Ja, bis nächste Woche. Tschüss.